Der Sprecher des USA-Instituts des Außenministeriums, Yadier Faryaka, veröffentlichte am 5. Mai eine Stellungnahme dazu, dass die USA nach dem 26. April wiederum am 3. Mai die Teste der interkontinentalen ballistischen Rakete unternahmen. Angesichts der gleichen Handlung mit der Bezeichnung Raketenstaat behaupten die USA sophistisch, dass sie es tun dürfen, aber nicht Nordkorea, und dass ihr Test zu Frieden und Sicherheit beitrage, aber der Nordkorea als Provokation die Spannung verschärfe. Das ist der Gipfel der Doppelnorm. Der UN-Sicherheitsrat behandelt den Raketentest der TFA-IAKA zu eigenem Land und Wasser mit Kritik und Sanktionen, spricht aber über die amerikanische interkontinentale Rakete, die quer über Atlantik über 6000 Kilometer floh, gar kein Wort. Unterdrückt von Gewalt und Willkür der USA sieht er über den Start ihrer interkontinentalen Rakete mit Stillschweigen hinweg und kriminalisiert nur den Raketentest der TFA-IAKA. Man sollte eigentlich den UN-Sicherheitsrat als Doppelnormrat oder USA-Sicherheitsrat bezeichnen. Wenn man eine echte internationale Gerechtigkeit herstellen und eine unparteiische und friedliche Welt errichten will, soll man zuerst das Doppelnormmaß zerbrechen und den UN-Sicherheitsrat als Handlanger der USA reformieren. Wie schon erklärt, werden wir unsere Fähigkeit für präventiven nuklearen Angriff mit enormer Geschwindigkeit verstärken, solange die feindselige Nordkorea-Politik der USA und ihre boshaften nuklearen Drohungen weiterhin bestehen. Auch so von der UN-Sicherheitsrat die aggressiven und provokatorischen groß angelegten gemeinsamen Kriegsübungen der USA und ihren Abschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete nicht als Problem behandelt, werden wir keine von seinen Resolutionen gegen den Start unserer ballistischen Rakete anerkennen, um die Ungerechtigkeit der Sanktionsresolutionen ununterbrochen entlaufen.